Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 16. Oktober 1792. Noch immer liegt über dem Zerbster Testamente ein dicker Schleier. Die Tante hat seit dem ersten Briefe auf unsere Kondolenz gar nicht geschrieben und der Kompagnon in Leipzig auf der Messe ist äußerst zurückhaltend und geheimnisvoll gewesen. Also weiß ich noch nicht einmal von den 3000 Talern etwas Zuverlässiges. Vielleicht war es eine Handelspolitik vor Bekanntwerdung des Testamentes, die Messe vorbeizulassen. Die Erwartungen von der Tante halte ich für sehr unsicher. Stirbt sie ohne Testament, welches bei ihr ein sehr möglicher Fall, so erbt ihr Bruder in Weimar alles. Macht sie ein Testament, so steht wieder dahin, wie viel sie mir zudenkt. Sie liebt mich nach ihrer Art, das heißt mit Schwäche und Unentschlossenheit. Übrigens ist sie weich wie Butter und ganz dazu gemacht, sich von schlechtem Gesindel beherrschen zu lassen. Was du für eigene Arbeiten und Gegenübersetzungen schreibst, scheint mir sehr gegründet. Ich habe jetzt eine Woche dazu verwendet, meine Materialien zu revidieren und versuche, in einer leichteren Manier zu machen. Bei einem Stoffe, der mehr wissenschaftlich ist, glaube ich, würde mir's wenigstens zum Anfange am ersten gelingen. Aber dies ist nur nicht taugliche Ware für ein Journal. Wieland hat zwar dergleichen Aufsätze schon aufgenommen, aber dieser bezahlt mich nicht. Unter der Rubrik Briefe eines Juristen an einen Philosophen könnte ich zum Beispiel allerlei Ideen über bessere Behandlung der Rechtswissenschaft, der Gesetze etc., auch über das Verhältnis der Kantschen Philosophie zur Jurisprudenz in die Welt schicken. Wäre es nicht besser, so etwas gleich einem ordentlichen Verleger zu geben, der sich vor dem Stoffe nicht scheute? Das Letztere befürchte ich von Göschen und wage ihm gar keinen Antrag zu machen. Aber wenn ich einen Brief fertig hätte und dir ihn schickte, könntest du etwa bei Crusius für mich negozieren? Zu Aufsätzen in die Thalia habe ich wenigstens schon einige Titel, aber so wie ich daran anfange, gerate ich jetzt noch immer in meine alte Manier. Göschen habe ich einen Plan zugeschickt zu einem Werke über Deutschland ungefähr wie Archenholz britische Annalen, nur mit einigen Abänderungen. Das eigentlich Politische als den Französischen Krieg und dergleichen würde ich weglassen, nur wichtige Anstalten und Unternehmungen, die ein Nationalinteresse haben, Charakterzüge, die der Nation Ehre machen, Biografien auch von älteren Mustern deutschen Verdienstes aus allen Klassen, resonierte Anzeige der wichtigsten Kunst- und Literaturwerke ohne Vorliebe für einzelne Provinzen wäre ungefähr der Inhalt. Ich schlug Göschen diese Idee zu einem Almanach vor, forderte ihn auf, einen berühmten Herausgeber zu suchen und erbot mich zu beitragen. Er hat für 1794 schon einen Almanach, will aber ein solches Werk als periodisch, ohne Bestimmung der Zeit, da es erscheinen muss, von Ostern an übernehmen. Was meinst du zu dieser Sache? Ich habe die Aushängebogen von deinem Kalender bis nach Wallensteins Tode, nach dem Widerwillen und der Eile, womit du gearbeitet hast, ist meine Erwartung sehr übertroffen worden. Die Schlacht bei Lützen und einige Schilderungen von Wallensteins Situationen sind Stellen, die deiner besseren Stunden wert sind. Der Ausweg zur Entschuldigung der Abkürzung ist nicht übel ausgedacht, ob er gleich für viele Leser eine unangenehme Überraschung sein dürfte. Ich erschrak anfänglich über die Ausführlichkeit der Erzählung in den ersten Bogen. Meines Ochsenstern hast du sehr ehrenvoll gedacht, aber du leugnest mir ein Faktum ab, das ich doch, deucht mich, aus einer guten Quelle geschöpft habe, das Anerbieten des Erzbistums meins. Mir ist, als ob ich's im Puffendorf gefunden hätte, aber meine Kollektaneen habe ich nicht mehr und es bleibt immer misslich, dass ich bloß Stiermanns Elogium für mich habe. Die Vorrede vom Vertot hat mir viel Freude gemacht durch Gedanken und Vortrag. Jetzt verlangt mich nach der versprochenen Nachricht von deinen dichterischen Arbeiten. Von H. habe ich ein abgeschmacktes Blatt auf meinen letzten Brief. Er findet, dass nach meinen Äußerungen zwischen uns noch eine Erklärung nötig sei, hat aber jetzt nicht die Zeit dazu, weil die Franzosen in Speyer sind und er mit dem Archive der sächsischen Gesandtschaft von Mainz nach Frankfurt flüchten muss. K.